Im 36. Jahre der Regierung Asas zog Baesa, der König von Israel, wieder Juda heran und befestigte Rama, um zu verhindern, dass jemand Baesa, dem Könige von Juda, aus- und eingehe. Da entnahm Esa den Schatzkammern des Tempels Jahwes und des königlichen Palastes Silber und Gold und sandte es Ben-Hadad, dem König von Aram, der zu Damaskus wohnte, und ließ ihm sagen, es besteht ein Bündnis zwischen mir und dir und zwischen meinem Vater und deinem Vater. Hier sende ich dir Silber und Gold, wohlan. Brich dein Bündnis mit Baesa, dem Könige von Israel, dass er von mir abziehe. Ben-Hadad aber schenkte dem König Esa Gehör und sandte seine Heeresobersten wieder die Städte Israels, und sie verheerten Ijon, Den und Abelmaim und alle Vorratshäuser in den Städten Naphtalis. Als dies Baesa vernahm, stand er davon ab, Rama noch weiter zu befestigen, und stellte seine Arbeit ein. Der König Esa aber holte ganz Juda herzu, und sie schafften die Steine und die Balken, die Baesa zur Befestigung von Baesa verwendet hatte, fort, und er ließ damit Geba und Mizpah befestigen. Zu der Zeit aber kam der Seher Hanani zu Esa, dem Könige von Juda, und sprach zu ihm, weil du dich auf den König von Aram gestützt hast und dich nicht auf Jahwe, deinen Gott, gestützt hast, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Waren nicht die Kuschiten und die Libyer ein großes Heer mit einer Unzahl von Wagen und Reitern? Aber da du dich auf Jahwe stütztest, gab er sie in deine Gewalt. Denn die Augen Jahwes schweifen über die ganze Erde hin, damit er sich stark erweise in der Unterstützung derer, deren Herz ihm gegenüber ungeteilt ist. Du hast in diesem Stücke töricht gehandelt, denn von nun an gibt es beständig Kämpfe für dich. Esa aber ward unwillig über den Seher und warf ihn ins Stockhaus, denn er war deswegen erzürnt über ihn. Auch misshandelte Esa zu dieser Zeit etliche aus dem Volke. Die Geschichte Asas aber, die frühere wie die spätere, findet sich aufgezeichnet im Buche der Könige von Juda und Israel. Im 39. Jahre seiner Regierung erkrankte Esa an den Füßen, und seine Krankheit war überaus heftig. Aber auch in dieser seiner Krankheit suchte er nicht Hilfe bei Jahwe, sondern bei den Ärzten. Und Esa legte sich zu seinen Vätern, und zwar starb er im 41. Jahre seiner Regierung. Und man begrub ihn in seiner Grabstätte, die er sich in der Stadt Davids hatte graben lassen. Und zwar legte man ihn auf ein Lager, das man mit Spezereien und in der Weise von Salben gemischten Sorten von Wohlgerüchen angefüllt hatte, und veranstaltete für ihn einen überaus großartigen Brand.